unter Lippenglanz wohnen die Wesen eines traumtiefen Lands. Sie reden mit mir, doch jedes Wort hat einen anderen Sinn. Ich weine, sie lachen. Was mich am Leben hält, und das bringt sie um. Wir sind uns manchmal fremd, doch die Furcht vor der Einsamkeit brennt in uns und brennt in ihnen. So können und wollen wir einander nicht fliehen. Was sie fühlt, wenn wir so manches Mal nur mit ihren Körpern spielen. Wir sind uns manchmal fremd.